wieder kein Konzert. Manchmal frag ich mich, was ist so ein Leben wert? Doch mit guten Freunden, da hast du kein Problem. Jeder hat zu Hause noch eine Kiste stehen. Eine Kiste stehen. Den Tresen fest in unser Hand. Der Wirt, der ist sauer und leistet Widerstand. Und leistet Widerstand. Das Bier, das ist leer. Der Abend geht jetzt los. Auf zur nächsten Kneipe. Wir haben riesen Durst. Das Bier, das ist leer. Der Abend geht jetzt los. Auf zur nächsten Kneipe. Wir haben riesen Durst. So was hab ich noch nicht erlebt. Die Kneipe ist am Kochen und die Erde bebt. Die Tische sind am Brennen, die Scheiben fliegen raus. Sirenen sind am Heulen, wir gehen müde nach Haus. Wir gehen müde nach Haus. Das Bier, das ist leer, der Abend geht jetzt los. Auf zur nächsten Kneipe, wir haben riesen Durst. Das Bier, das ist leer, der Abend geht jetzt los. Auf zur nächsten Kneipe, wir haben riesen Durst.